Schatten gibt mich frei. Ja, ich seh im Morgenrot mein Leben neu. Heute kann ich wieder lachen, du bist da, bist wieder hier. Und du sagst, mich führt mein Weg doch nur zu dir. Du und ich, aha, du und ich, aha. Wir sind zwei, denen ab heute alles gelingt. Du und ich, du und ich, glauben, dass die Liebe nie mehr trennen bringt. Und so wie der Morgen, der noch keinen Abend kennt, fragen wir nicht mehr danach, wie viel uns trennt. Ja, es gab Probleme, unsere Liebe deckt sie zu. Dass sie weiter mit uns geht, weißt auch du. Du und ich, aha, du und ich, ja, aha. Wir sind zwei, denen ab heute alles gelingt. Du und ich, du und ich, yeah. Glauben, dass die Liebe nie mehr brennen bringt. Ja, es gab Probleme, unsere Liebe deckt sie zu. Dass sie weiter mit uns geht, weißt auch du. Du und ich, aha, du und ich, aha. Wir sind zwei, denen ab heute alles geliebt.